Deutschlandfunk Kultur. Vollbild. Milos Formans Kino sei eine Schule der Renitenz, so hieß es in einer Würdigung des Regisseurs zu seinem 70. Geburtstag. Und tatsächlich sind seine Filme immer etwas sperrig, seine Helden aufsässig und widerspenstig. Seine Filme waren gleichzeitig komisch, tragisch, nachdenklich und auch ziemlich abgedreht. Und Hollywood und das Publikum liebte das. Ob Einer flog über das Kuckucksnest, Amadeus oder Herr, Miloš Forman, 1968 von der Tschechoslowakei in die USA emigriert, war vielfach preisgekrönt. Nun ist Miloš Forman im Alter von 86 Jahren gestorben. Anke Lewicke ist im Studio. Anke, wenn du an Miloš Forman denkst, welche Szene kommt dir dann als erstes in den Sinn? Na, ich muss dann an ein Kopfkissen denken, das auf das Gesicht von Jack Nicholson wiedergeht. Und er liegt da apathisch in seinem Bett, verdreht die Augen. Und zwar ist er völlig fertig gemacht worden von dem amerikanischen Psychiatriewesen mit Elektroschocks und so weiter. Und das Kissen hält eben einer seiner Mitpatienten, der Häuptling. Und er erstickt ihn, weil er ihn eigentlich damit das Leben retten will, weil er spürt, dass dieser McMurphy einfach nie mehr er selbst sein kann, dass er nie mehr diese anarchistische Freigeist sein kann. Deshalb macht er das. Und ich finde, das ist so eine Szene aus dem Ende von Einer flog übers Kuckucksnest, die so ganz schön stellvertretend ist vielleicht für das Schaffen von Formen. Weil du hattest es ja schon immer wieder gesagt, es geht um Leute, die unangepasst sind, die anecken. Und über die hat er immer Gesellschaftsformen reflektiert oder eben deren Institutionen wie hier die Psychiatrie. Miloš Forman hat sich auch gerne mal über seine Filme geäußert. Und vor 7 Jahren ungefähr hat er über die Dreharbeiten zu Einer flog über das Kuckucksnest bei einem Publikumsgespräch das hier gesagt. To shoot the film, we had to shoot the film on location because we didn't have money to build, you know, elaborate studio sets and like that. Er sagt, wir mussten in einer Anstalt drehen, weil wir kein Geld hatten, alles im Studio aufzubauen. Wir haben mehrere psychiatrische Einrichtungen gefragt, aber keiner hat die Dreharbeiten erlaubt. Die Vorlage, das Buch, war sehr unbeliebt, weil es die Psychiatrie nicht von der besten Seite zeigte. Just this one, Dr. Dean Brooks. Ja, nur Dr. Brooks vom Krankenhaus in Salem, Oregon, hat ja gesagt, unter der Bedingung, dass einige Patienten mitspielen dürfen. Ja, Forman hat dann natürlich ja gesagt, die Patienten spielen im Hintergrund mit. Anke, das hat Forman auch ganz gut ins Konzept gepasst, oder? Ja, weil sein erster Film 1964, den er eben noch in Prag inszeniert hat, der fällt so in die Gattung dokumentarischer Spielfilm. Und tatsächlich hat er da auch an Originalschauplätzen gedreht, die ihre eigene Wirklichkeit mit reingebracht haben. Das war ein Supermarkt. Und in diesem Supermarkt folgen wir eben einem jungen Mann, eine Art Lehrling, und der muss da Detektiv spielen. Und allein über diese Waren, die da sind, kriegt man natürlich unheimlich viel mit über den Ostblock, auch über das, was geklaut wird. Und dieser Junge ist eben auch ein nicht professioneller Darsteller gewesen. Der bringt natürlich auch noch mal so sein Lebensgefühl mit, diese Verlorenheit, dass er da eigentlich in einer Gesellschaft lebt, wo es nur immer um das große Ganze geht und er selbst eigentlich unter. Forman ist ja dann im Prager Frühling emigriert in die USA, hat dann viele erfolgreiche Filme in den USA gemacht. Wie europäisch sind seine Filme eigentlich geblieben? Ja, das ist ganz interessant, finde ich das immer wieder, weil wenn man so liest, er hat er ja auf dieser berühmten Schule sein Handwerk erlernt und er gehörte ja auch zu der neuen Welle des Kino damals, die von der Nouvelle Vague inspiriert waren, auch vom italienischen Neorealismus. Und er sagt immer, dass Charlie Chaplin und Buster Keaton so seine Lieblingshelden waren, und das passt ja eigentlich auch, weil das waren Komiker, die uns aber auch immer die traurigen Seiten des Lebens erklärt haben. Und das hat er dann ja eigentlich übernommen mit seinen weiteren Figuren. Und dann, wenn man seinen zweiten Film sieht, Feuerwerksball aus dem Jahr 1967, da merkt man eben auch so das Konzept, dass er trotzdem auch immer großes Kino machen wollte und dass er eben, wenn er Kritik übt, das nie so 1:1, nie Sozialdramen machen wollte. Und das war einfach eine wunderbare, absurde, ausgelassene Gesellschaftskomödie, die aber gleichzeitig eben dieses ganze Funktionärswesen des Kommunismus auseinandergenommen hat. hat. Er hat ja auch mehrere biografische Filme gemacht, wie zum Beispiel Amadeus über Wolfgang Amadeus Mozart oder Larry Flint über den Verleger des Pornoblattes Hustler. Aber eigentlich, hat er gesagt, fand er Filmbiografien langweilig. Wie hat er denn seine Biografien angelegt? Ja, ich finde, das passt alles wunderbar. Ich meine, wir brauchen uns doch nur Amadeus zu nehmen. Bei ihm ist doch einfach Mozart ein richtiger Punk. Das kann man doch gar nicht angehen. Allein, wie er seine Perücke trägt, dann streckt er ja auch manchmal dem Wiener Hof so den Popo entgegen, um die zu ärgern. Und wie er das alles so macht, da geht es natürlich auch eigentlich wieder um eine Institution, nämlich den Wiener Hof. Und der Wiener Hof will ja eigentlich die Künstler unterstützen. Die erkennen natürlich auch das große Talent von Mozart, aber der passt da natürlich überhaupt nicht wieder in das Konzept rein. Sein frivoles Leben, was aber gleichzeitig auch wieder zu seinen Opern wird und so weiter. Und dieses Anecken, das bringt er natürlich doch mit rein, aber auch diese Abhängigkeit von den Institutionen und das letztlich ist es ja auch ein bisschen das Thema bei Larry Flint. Ich meine, der konnte seine Hustler-Magazine nicht rausbringen, wurde dann sein eigener Verleger und hat gleichzeitig aber immer wieder darum gekämpft, dass man sowas eben verlegen darf, dass pornografische Schrift nicht was Schädliches sei. Und da geht es eben auch so um die US-amerikanische Freiheit, die einerseits sagt, ja, man darf die Freiheit leben, aber gleichzeitig den Sex verteufelt hat. Und genau da ist ja Larry Flint eben wieder gegen vorgegangen. Und das er brauchte vielleicht auch Milos Forman so von außen immer den Blick, weil dadurch konnte er amerikanische Phänomene auch immer besser reflektieren. Hat da so großartige Werke geschaffen. Nun ist er im Alter von 86 Jahren in seiner Wahlheimat Amerika verstorben. Vielen Dank, Anke Lewicke.